da, das ist mein Beat. Ist gut. Back in the days. Oh yeah, das ist Urge. Er ist cool, doch ein wenig verstört. Er rappt und spittet Rhymes. Ihr Cats, geht bitte heim. Ich klepp die Crews und Becky, ich step in die Mitte rein. Oh yeah, ich will Bares. Ear to the Street ist das Mixtape des Jahres. Hört das Tape und gibt euch Mörderbreaks und fickt euch. Bitte Platz vor Wut, ich geb euch Flickzeug. Oh yeah, dies ist OR. Die meisten Rapper hören sich an, als ob sie tot wären. Ich kann dir leider nicht trauen, du Bitch. Und kann es nie besser leiden als dich. Geh mir aus den Augen. Oh yeah, ich bin so sehr von mir beeindruckend, du weißt, ich bin so fair, dass dir Fotze die Chance gibt, dass du selbst beweist, was für Faggot du bist der letzte Scheiß. Oh, sing es! Oh yeah, was? Oh yeah, woo. Oh yeah, clap your hands, wo seid ihr? Oh yeah, oh yeah, woo. Oh yeah, oh yeah, woo. Oh yeah, oh yeah, woo. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh yeah, frag dich woher. Dieser Typ, der kommt, oh man, der float sehr. Sick Lines, schick dein Fickverein. Ich piss rein, bis dein Biss ein bisschen in dem Lichtschein. Oh yeah, bitte komm näher, komm quer. Und ich fress dich, Jack, wie ein Pombeer. Ist es schön zu sehen, dass ihr nichts erreicht. Ihr schwimmt im Kreis wie ein Fisch im Teich. Oh yeah, oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Guck, ich kann sagen, was ich will. Ich bin trotzdem besser als du. Seh es endlich ein. Oh yeah, hör den Beat. 2 Minuten für das Ding und es zieht. Weitere 10 für den Text. Ich schreibe wie 10 von euch Keks. Beide die Szene wie Lex. Bald bin ich eben der Chef. Sing. Oh yeah, yes. Oh yeah, oh yeah. Nimm ihn in den Mund, nimm ihn, yes. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh yeah, oh yeah. Der Pott ist groß, oh yeah, seht ihr, mein Job ist so. Ich hab mit Leuten zu tun, die einen Kack auf mich geben und reden mit meinem Sack in den Zähnen. Oh yeah, shit, ihr seid zu nervig. Mach in einer Woche mein Album fertig und komm in die Charts, ihr Comedy-Stars. Willkommen im Marsch, eure Zeit ist vorbei, ich geb euch Bomben wie Nas. Oh yeah, gib mein Go her, para, para, mein Konto ist so leer. Ich krieg mir Fame für den Rap, ich geb euch Tapes für das Cash. Tapes, also schnell, paid, paid mich, ihr Flex. Oh yeah, dies ist meine Sicht. Ich hau raus und kipp dir in dein Gesicht. Du hässlicher Bengel bist fake und du weißt, ich könnte dich killen, wenn ich wollte, du Träger, geh scheiße. Komm, alle. Oh yeah, yes. Oh yeah, woo. Oh yeah, klatsch. Oh yeah, oh yeah, come. Oh yeah, woo. Oh yeah, come, let me come, ha, ha. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh wow, wow. Oh yeah, yes, yeah. Oh yeah, oh yeah. Ich wünschte, ich würde in den 60ern leben. Alles noch ganz. Das ist sehr gut. Gutes Lied, gutes Ding. Ihr seid sehr schöne Menschen. Ich auch auf jeden Fall. Macht's gut. Ciao, ich muss gehen.